Kundgabe 3599. Empfangen durch Bertha Dudde am 10. und 11.11.1945. Göttliche Ordnung. Unordnung, Chaos, menschlicher Wille. Und das ist göttliches Gesetz, dass im Zeitlauf einer Erlösungsepoche sich alles aufwärts entwickelt bis zum letzten Stadium, das das Geistige als Mensch verkörpert zurücklegen muss. Folglich kann es in allen Vorstadien keine Unordnung, kein Chaos und keine Zerstörung geben durch göttlichen Willen, sondern es wickelt sich alles in einer Gesetzmäßigkeit ab, sowohl das Entstehen und Vergehen der Schöpfungswerke an sich als auch die Tätigkeit der Lebewesen auf Erden, die noch nicht das letzte Stadium erreicht haben, wo das Wesen im freien Willen handeln und also auch das göttliche Gesetz außer Acht lassen kann, was aber stets Unordnung, Chaos und Zerfall bedeutet. So wie aber das göttliche Gesetz umgangen wird, so wie die göttliche Ordnung umgestoßen wird, schaltet eine Aufwärtsentwicklung aus. Und darum ist die Verkörperung als Mensch des Öfteren ein Stillstand oder Rückgang der Aufwärtsentwicklung, weil nun nicht mehr der Wille Gottes, sondern der Wille des Menschen selbst bestimmend ist. Doch auch der freie Wille des Menschen gehört zum göttlichen Gesetz. Denn die Unfreiheit des menschlichen Willens wäre auch gleichzeitig ein Manko, das die göttliche Ordnung umstoßen würde. Ist nun auf Erden ein Chaos, ein Zerfall zu verzeichnen, dann ist immer der menschliche Wille tätig geworden und hat jenes verursacht. Als Gottes Werk ist niemals ein solches Chaos anzusehen, weil jegliche Zerstörung den Entwicklungsgang des Geistigen in den Stadien zuvor unterbricht. Anders dagegen ist es, wenn eine Zerstörung göttlicher Schöpfungen Folge von Naturkatastrophen ist, also Folgen eines Vorganges, den nicht Menschen in Szene setzen, sondern der völlig unabhängig vom menschlichen Willen sich abspielt. Dann sind diese Zerstörungen geistig auch nicht als Zerstörungen zu betrachten, sondern als eine Umwandlung und Erneuerung von Schöpfungen, die wieder dem Geistigen zur Aufwärtsentwicklung dienen. Vor den Augen der Menschen ist es zwar ein Zerstörungswerk, das aber auch seine Begründung hat im Willen des Menschen, das heißt, dass der geistige Stillstand, der Rückgang des Menschen, einen solchen Vorgang notwendig macht, um den Willen derer zu wandeln. Was Gott tut, ist immer in seiner Liebe begründet und widerspricht niemals der göttlichen Ordnung. Doch so die Menschen zu offensichtlich diese Ordnung umwerfen, trumpft Gott auf, indem er ihnen die Schwäche des eigenen Willens beweiset, der nicht aufhalten kann, was Gott über die Menschen sendet. Zwecks seines scheinbaren Zerstörungswerkes ist, dass sich der Mensch wieder der göttlichen Ordnung einfügt, dass er erkennen lernt, dass nur das gut ist, was in göttlicher Gesetzmäßigkeit sich vollzieht und vom Menschen befolgt wird, und dass jedes Zuwiderhandeln die Aufwärtsentwicklung verhindert, also das Leben als Mensch dadurch erfolglos bleibt. Nur was sich in göttlicher Ordnung bewegt, steigt aufwärts, und darum muss das Gesetz Gottes unweigerlich erfüllt werden. Es muss sich der Mensch ihm anpassen, es beachten und also sich voll und ganz einfügen in das Gesetz der Ordnung, und zwar aus freiem Willen. Dann steigt er auch aufwärts zur Höhe, und er kann am Ende seines Lebens auf der Erde seine Form verlassen, um als freies, kraftvolles Geistwesen einzugehen in das geistige Reich, weil es sich voll und ganz dem göttlichen Gesetz unterstellt hat und dies nun im geistigen Reich ein Wirken im gottgleichen Willen bedeutet, ein Wirken in Liebe und Seligkeit. Amen.